Der Heimat zu mir, der Heimat zu mir, so brauset der Luft durch die Lande. Wir lieben Heimat dich so sehr, für Freiheit, Recht, Gesetz und Ehr, zerreißen wir eiserne Bande. Vertrau, liebe Heimat, vertrau, auf deine getreuen Beschau. Zum Kampfe bereit, wir Freiheit und Ehr, die Heil wird marschiert, die Heimat zu dir, die Heil wird marschiert, die Heil wird marschiert. Auf der Tod, wir wollen nicht weichen und wanken, wir beugen uns allein vor Gott, rein in Sturm und Kampfesnot, der Heimat sei unsere Gedanke. Vertrau, liebe Heimat, vertrau, auf deine getreuen Beschau, zum Kampf. Land, und müssen wir kämpfen und siegen.